Surf Naked. Hörspiel von Michael Esser. Ey, ich bin schon wieder deprimiert. Tag, tag, tag. Ist mir peinlich, peinlich. Hallo. Wer ist sie? Das ist sie. Ja, sehr geil, geil. Sie ist von der Zeitung. Tag, tag, tag. Tag. Die freie Presse. Willkommen, willkommen, willkommen. Ja, danke, Jungs. Was sagt sie? Danke, Jungs, sagt sie. Was soll das heißen? Party. Party. Was sind Jungs, Ma'am? Ihr seid Jungs. Wir sind Writer. Skater. Bomber. Styleburner. Was sind Styleburner? Der Wunderzug. Fährt hin und her und hin und her. Kauft ihr keine Fahrkarten? Kaufen wir keine Fahrkarten? Kaufen wir keine Fahrkarten? Kaufen wir keine Fahrkarten? Aber versteh schon, ihr habt Monatskarten. Keine Zeit für Monatskarten. Der Monat allein kostet 1000 Mark auf den Tag. Ja, ja, ja. Und wer und was ist sie, will sie? Sie sollte doch wissen, wie Bahnfahren geht, auch wenn sie noch nicht recht weiß, was Writer sind. Nicht weiß, was Writer sind. Sie ist Nina und will was schreiben. Was schreiben? In der Zeitung. Nicht im Zug. In der Zeitung. Die volle Wahrheit. Man. Nichts als die Wahrheit. Ja, fabelhaft, fabelhaft. Was willst du wissen? Nett, dass ich auch mal darf. Wie habt ihr angefangen? Wie haben wir angefangen, Suna? Fällt mir nicht ein, ist lange her. Lebensgeschichte, Lebensgeschichte, Lebensgeschichte. Auf uns lag ein Fluch. Lebensgeschichte, Lebensgeschichte, Lebensgeschichte. Wir nannten es. Den Aufstand der Zeichen. Oder so. Bringt Farbe ins Bild. Und Text unter die Leute. So fing alles an. So fing alles an. So fing alles an. Es ist lange her. Es bringt viel Ärger, wenn man erwischt wird. Ich erinnere mich, die Züge waren weiß und leer. Wir hatten Langeweile und uns war kalt. Wir brachten Farbe ins Bild. So fing alles an. So fing alles an. So fing alles an. Ein Haufen verrückter Kinder ist das. Daraus mach einen Bericht. 2 Stunden rein in die Bahn und raus aus der Bahn. Rein in die Bahn, raus aus der Bahn. Nochmal und nochmal. Und quatschen pausenlos Füllstoff. Seit ein paar Tagen vermissen die Surfer dieser Stadt ihren King of Outside. Nee. Nina, Mittag. Keine Zeit für Mittag. Die Stunde allein kostet 1000 Mark auf die Minute. Nein, nein, nein. Heute wird das große Lohnschreiber-Ehrenwort eingelöst. Wir gehen essen. Keine Zeit für Essen. Die Kartoffel allein kostet 1000 Mark auf den Bissen. King of Outside. Er zeichnet seine Holde nackt und vom Liebesleben mit ihr. Oh, warte! Jan, warte! Journal, 30. Mai. Dieser Tag war wieder ein mit lauter, miesen Dingen vollgestopfter Sack. Jedenfalls zu Beginn. Ich wollte das Bett nicht verlassen und habe es dennoch getan. Ich wollte nicht in die Schule gehen und wurde gezwungen. Ich wollte dort nichts sagen und habe es nicht geschafft. Nachdem ich später all diese Niederlagen verwunden hatte, ging es besser. Suna ist wieder einmal der Meister. Er macht am Wochenende eine Party und die Umstände sind geheim. Niemand weiß etwas und niemand wird etwas erfahren, bis es soweit ist. Ja, cool, Suna. Wieder eins von deinen scheiß Geheimnissen. Was ist gut jetzt? Ist eben einfach gut. Ist also gut, ja, ist gut. Es gibt eine Party. Keiner weiß wo, keiner weiß wie, aber alle sind geil drauf, weil Suna sie gibt. Soll ich Nudelsalat machen? Was ist los mit dem Scheißzug? Boy, der löst sich auf. Was? Der löst sich auf. Der Zug besteht aus drei Waggons. Farbe Signalrot, an jeder Seite 8 gleich große Fenster. Neonleuchten. Vierersitzgruppen. Gegenüberliegend. Blaue Kunststoffbezüge. Tags drauf. Viper. Eric. Metallaschenbecher. Nubas. Spit. Flash. Erdgaswärme. An den Scheiben. Schwarzfahren. 60 Mark. Slick. Leere Bierdose rot am Boden. Apfelsinschale. Riecht aus dem Aschenbecher. King Kuh. Genauso unleserlich wie ihre Schrift. Es herrscht ein kryptisches Durcheinander, wohin man sich wendet. Und auch die Polizei sagt nichts. Sie werden nicht viel wissen. Sie verheimlichen alles. Ist Ihnen peinlich, dass Sie machtlos sind? Auf später. Ich würde einen Kollegen hinzuziehen. Ich will es allein schaffen. Ich muss es allein schaffen. Ich würde einen Kollegen hinzuziehen. Ich werde es allein schaffen. Bis 18 Uhr. Sehen wir uns dann. Wenn ich es schaffe, ist noch eine Menge Arbeit und mir bleibt wenig Zeit. Saurierbücher. Bis 18 Uhr. Vielleicht, vielleicht. Weißt du noch? Am Meer? Das gefiel mir sehr. Und jetzt muss ich mich konzentrieren, sonst bin ich morgen arbeitslos. Ich kann für dich sorgen. Ich kann's auch allein. Musik gemischt für seine Freunde. Nichts ist in Ordnung gewesen in letzter Zeit. Es war schwierig, verstehen Sie? Er war schon groß, fast erwachsen. Und ich habe gehofft, dass er langsam selbstständig wird. Ich dachte immer, ich habe Glück mit ihm. Er ist anständig, intelligent und er macht keine Dummheiten. Sie hatten keine Ahnung. Ich habe nichts gewusst. Er muss häufig nachts unterwegs gewesen sein. Ich arbeite als Kellnerin. Was er nachts gemacht hat, habe ich nicht gewusst. Gezeichnet hat er in seine Bücher. Und unterwegs gewesen ist er viel. Ich habe mir Sorgen gemacht wegen dem Mädchen, wissen Sie. Er hat nie welche mitgebracht. Und in seinem Alter ist das doch normal. Was sage ich, wichtig ist das? Was denken Sie? Ich habe mir Sorgen gemacht. Wir machen uns alle Sorgen. Was denn, Sie auch? Nun, dann wissen Sie ja Bescheid. Worüber? Na, Sie wissen schon. Das Alter ist nicht leicht für die Jungen. Kannten Sie seine Freunde? Ach Gott, wissen Sie, kennen ist zu viel gesagt. Sie kamen hier an und sind wieder weg. Sie wollen ja unter sich sein in dem Alter. Wir haben uns nie unterhalten. Ein paar Brote habe ich ihnen gemacht, ab und an. Und danke, haben sie gesagt. Aber sonst, ich kann nicht sagen, was in ihnen vorgegangen ist. Das hätte sie auch geärgert, glaube ich. Bahnpolizei, ja. Nicht die Pressestelle. Wer hat die Untersuchung geleitet? Ja, dann verbinden Sie mich. Bitte. Morgen 11.30 Uhr, danke. Morgen 11.30 Uhr, 12 Uhr ist Redaktionsschluss. 11.30 Uhr haben Sie Zeit für einen Termin. Und da, das steht schon mal fest, da fahre ich schon gar nichts. Nach allen vorliegenden Ergebnissen ist die Untersuchungskommission zu dem Schluss gekommen, dass es ein Unfall war. Es ist immer ein Unfall, wenn eines der Kids vom Zug fällt. Was ist dran an den Gerüchten in der Szene, tobe ein Bandenkrieg? Dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Sie haben mir Telefon ein Interview zugesagt. Sie haben ein Interview. Ich brauche ein paar Informationen. Information ist der Anfang von allem. Mit den unordentlichen Dingen fangen Geschichten an. Dann muss man sie ordnen. Sie haben mir am Telefon ein Interview versprochen. Sie haben ein Interview. Was ist mit den Indizien und die Aussagen seiner Freunde? Haben Sie von denen nichts erfahren? Es ist der falsche Weg, Fragen zu stellen. Weil ich aber in keinem Fall eine Antwort bekomme, ist dann auch gleichgültig, wie herum ich frage. Also unterm Strich, meine Dame, ich muss es Ihnen sagen, kann ich Ihnen nicht viel weiterhelfen. Riecht aus dem Aschenbecher. King Kuh, Resopalwende. Fenstergriffe, Notbremse, down the drain, Snake, Bebop! Okay, okay, ist wieder ganz. Was ist mit Scheiben? Hab ich gemacht. Es sind keine Scheiben da. Es gibt auch keinen Wind, also vergiss es. Fadi hat gesprochen, vergiss es. Hey, wir haben was zu besprechen. Rostock, keine Text jetzt. Keine Text? Keine. Sina gibt eine Party. Wir müssen das besprechen. Das geht nicht. Keine Grafik. Keine Grafik und keine Farbe. Dieser Prozessor hat 8-Bit-Graustufen. Nicht farbfähig und keine Grafikkarte. Hey, wer bist du? Bist du ein Spiel? Ich werde das löschen. Tetris 3D? Crystal Quest? Ich zerstückle Mama? Was bist du? Strecker, Schnauze. My name is the Passwort. Hey, rühr es nicht an. Ihr solltet hier verschwinden. Rühr das nicht an. Ich bin der Boss, okay? Ich bin der Boss und das ist mein Tag. Und du rührst es nicht an. Ist gut, kein Stress jetzt. Können wir anfangen? Ich halte alles in Ordnung. Schöne Scheiße. Hauen wir ab. Warte. Abhauen. Im Dschungel der obdachlosen und verwaisten Zeichen, Komma, die unleserlich, Komma, kryptisch und schmierig auf den Wänden der S-Bahnen unserer Stadt stehen, Komma, innen wie außen, Komma, gibt es, Komma, und das sollte man nicht glauben, Komma, Gesetze, Komma, Regeln, Komma, Probleme, Komma, Wettstreit, Komma, Eifersucht und Tod. Hat er etwas für dich geschrieben? Weiß ich nicht. Aber ihr wart befreundet. Ja. Und du hast gewusst, dass er das macht? Was? Das hier? Nein. Was ist los, Kerstin? Wir waren noch nicht lang zusammen. Wie lange? 2 Wochen. Hast du gewusst, dass er gut zeichnen kann? Ja. Kennst du seine Skizzenbücher? Keiner kennt seine Skizzenbücher. Du solltest sie sehen. Wer sagt das? Er hat dich gezeichnet. Was geht sie das an? Na komm schon. Ich will dich nicht ärgern. Versetz dich mal in meine Lage. Ich versuche schon über 2 Wochen etwas herauszubekommen. Ich habe nur seine Bücher. Willst du sie sehen? Sie haben die Bücher? Willst du sie sehen? Umgekriegt. Will ich? Lass uns hier weggehen. Lass uns was trinken. Lange vorbei ist die Zeit, in der Graffiti revolutionär waren. Wie immer kam die Welle aus Amerika und hat auf Hauswände und S-Bahnen, Waggons unserer Stadt viel bunten Autolack gebracht. Für Kenner wie Liebhaber eine feine Sache, für Hausbesitzer und Behörden ein ständiges Ärgernis. Für Nina ein permanenter Horror. Ich habe niemandem was getan. Für Hausbesitzer und Behörden ein ständiges Ärgernis. Wird diese, Komma, mittlerweile weltweit als Kunstform anerkannte Malerei, Komma, von Jugendlichen bis heute betrieben. Punkt. I'm the star girl at the party. Nice babies, fantasy body. Ich werde ein reicher Mann und viele Frauen habe ich dann. Ja. Hey, surf naked! Seht diese Schöne. Schöner als das Schöne. Hey, good looking. How are you cooking? Hast du sie was gefragt? Viele Frauen. Ich habe sie nichts gefragt. Hast du sie was gefragt? Ich habe sie nichts gefragt. Hey, Signia! Girl at party! Space, Fantasy Body. Fisch, Suna, gib's auf. Du nervst. Frauen hab ich dann. Yeah. Du solltest ihn erhören, er wird dir Liebe schwören. Sie sind einfach Jungs. Kleine Jungs. Man kennt das. Laden einen ins Kino ein und fahren dann mit einem zum Steinbruch. Man kennt das. Und da passiert dann auch nichts. Hör zu, ich bin der Boss. Niemand redet dazwischen. Wir sind die Cold Train Cool Crew. Keiner ist besser, yeah. Hey, ist gut jetzt. Frauen hab ich dann. Wird ein Mann gehört? Vergiss es. Frauen hab ich dann. Er geht zur Schule. Immerhin. Ich nenn dich Königin. Kleiner Junge, was ist los? Ich nenn dich Königin. Mann, yeah. Nenn mich Kerstin. Aus, Land, Komma, Deutsch, Land, Komma, aus, Land, Punkt, voll, hier, Tronk, Komma, Sport, komm, Ma, aus, Land, Komma, Deutsch, Land, Komma, aus, Land, Punkt, voll. Er war eine tolle Sau. Kannte sich gut aus. Bevor wir zusammen waren. Was? Die hat er gemacht, bevor wir zusammen waren. Sicher? Hier steht's. Du kannst das lesen. Da ist dein Datum. Was steht da noch? Spider. Und hier? Super Sex. Weiter. Surf Nazis Must Die. Sippi. Sippi, war das sein Name? Ich habe nicht gewusst, dass er sowas macht. Also habe ich auch nicht gewusst, dass er sich irgendwie nennt. Hilfst du mir, das zu übersetzen? Nein. Hilf mir, bitte. Nein. Warte, hör dir das an. Brote habe ich ihnen gemacht ab und an. Und danke haben sie gesagt, aber sonst... Ich kann nicht sagen, was in ihnen vorgegangen ist. Das hätte sie auch geärgert, glaube ich. Sie haben etwas gesagt von Tonkassetten. Hätten Sie was dagegen, wenn ich sie anhöre? Ja. Nein. Wenn Ihnen das weiterhilft. Und die Skizzenbücher? Darf ich sie sehen? Wenn Sie damit etwas anfangen können, soll mir recht sein. Sehen Sie sich um. Ich habe nichts verändert. Sein Zimmer ist sein Zimmer. Seine Bücher sind seine Bücher. Seine Sachen bleiben seine Sachen. Seine Geheimnisse waren seine Geheimnisse. Sie wissen, was ich meine. Sie hat mir die Sachen gegeben. Aber helfen tun sie auch nicht. Haufen Plunder aus einem Teenie-Alltag. Ich kann damit nichts anfangen. Seine Schrift kann ich nicht lesen und seine Computerdisketten sind geschützt. Wenn du mir hilfst... Niemand hat sie gebeten, in allem rumzuschnüffeln. Kennst du das? Was? Papa was a Rolling Stone. Papa ist Alkoholiker. Wir trugen Hosenanzüge mit weitem Schlag oder ganz kurze Röcke. Partys waren das Leben, ich sag's dir. Die Liebe war frei. Ganz so, wie er gezeichnet hat. Sich und dich. Träumst du noch von sowas? Manchmal. Kurze Röcke und freie Liebe und all das Zeug, das hast du erlebt? Die Jungs mit den Haaren über den Ohren und Schlaghosen? Nehmen die Sprayer Drogen? Was weiß ich? Ich meine, rauchen sie oder schlucken sie Pillen oder sowas? Ich bin kein Spray, ich mach Triathlon, okay? Was fragst du mich all das Zeug? Was soll ich meinen Lesern sagen? Frag Gib. Frag seine Cold Train Cool Crew. Von seinen Freunden habe ich schon überhaupt nichts erfahren, gar nichts. Du bist meine Übersetzerin. Kein Stück. Ich mache dir einen Vorschlag. Du übersetzt alles in den Büchern und dann sind sie dein. Ich schenke sie dir. Sie gehören seiner Mutter. Sie hat sie mir gegeben. Und du wirst sie mir geben. Immersion Time Trip. Mud, Decay, Pogo. Pogo. Detail. Handsome. Detail. Handsome. Houdini. Nix, natürlich nix. Luna. Flytrap. Mover. Overkill. Beautiful day. Slick. Slick. Das kann dauern bis zur Hämoglobinzahl. Journal, 31. Mai. Suna ist der Meister. Er hat einen ganzen Zug gesprüht. Rot und Silber überall. Es ist einmalig in der Stadt. Und so viel wir es ist bisher gehört haben im Universum. Keiner kann das. Ich habe ihn den Silberzug getauft und Suna war einverstanden. Und Suna war ein verstanden. Sunas Silver Train Party. Der Flieger haben sowas noch nie erlebt. Ja, deine Scheißparty. Was ist mit Nudelsalat? Mach jetzt kein Fehler, Strecker. Dips? Was bist du eigentlich für ein Arschloch? Ich hab die Frage nicht verstanden. Ich besorg Luftschlangen, okay? Peinlich, sowas echt peinlich. Suna, gib mir eine Chance, ja? Ich hab gesagt, keine Kraft. Hey, Pfoten weg. Alle Galle raus. Alle raus. Aus wie null. Weiß wie null. Weg hier. Ich werde kämpfen. Weg hier. In vor wenigen Tagen Spit und seine Crew angetreten sind. Sunas Parkhouse Peace zu überbieten. Sie haben sowas von keiner Chance. Ich habe beschlossen, den Silberzug mit einem Piece zu krönen, das seiner würdig ist. Ich werde mein Können aufbringen müssen und das ganze Risiko auf mich nehmen. Sexmate, Iron Man, Sexmate, Iron Man, Trek, Cardinal, Decay, Cardinal, Sin, Ludwig, Surf. Was ist eigentlich, wenn wir reinkommen? Ich meine, das ist doch voll privat. Ich bitte dich. Echt jetzt? Was ist, wenn du es schaffst? Dann werde ich es lesen. Wozu mache ich mir die Arbeit? Ist nicht dein Ernst? Fang keinen Streit an. Seit 2 Wochen hänge ich in der Geschichte und komme nicht weiter. Das ist mein allererster Lichtblick. Es ist sein Tagebuch. Ich werde es lesen und dann kannst du es haben. Du kannst alles haben. In Ordnung? Ach, ihr Journalisten seid echt das Hinterste vom Schwein. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Ich sollte nach Hause gehen. Ich sollte mich betrinken. Journal, 1. Juni. Zuerst ist nichts gewesen. 2 Mädchen sind Journal. 2 Mädchen. Suna kennt sie. Und Mädchen sind 2 nicht Mädchen Suna freundlich. Jedenfalls fand ich Punkt jedenfalls an. Aliens, Eddie, G, Spirit, Shadow, Snake, Larry, Phil, me. Nenn mich Kerstin. Ich nenn dich Königin. Hey Kerstin, hast du einen Sohn? Nennen Sie Mami. Red du nicht von Dingen, von denen du nichts verstehst. Boah, ey, mach jetzt keinen Fehler, Nils. Oh. Hörst du auf? Keiner kriegt Kerstin verstanden. Lass ihn. Ich nenne dich Königin. Sinja, lass ihn. Ich habe ein wenig aus dem Ohr geblutet. Kerstin hat die Wunde versorgt und ich konnte feststellen, dass diese Frau leicht nach Vanille riecht. Ihre Freundin hat mich dann in Ruhe gelassen. Stine hat die Wunde hat Kerstin mir erzählt, dass diese Frau sie tut, gleich nach sie Vanille Geld. Sie geht zu Leuten und singt für sie dabei, zieht sie sich aus. Geht zu Leuten, wenn sie nackt ist, wenn ihre sie nackt ist, Arbeit beendet und sie geht nach Hause oder man bittet sie es noch einmal zu tun. Jemand in ihrem Sportclub managt diese Sache. Ich habe nicht gewusst, dass es so etwas gibt. We first good. Code train. Du bist ein kleiner Junge. Nicht aus Amerika, sondern hausgemacht, haben die Kids dieser Stadt eine brisante und gefährliche Variante entwickelt. Komma, die keinerlei Wert auf Größe oder Farbigkeit legt, die vielmehr kryptische, obdachlos scheinende Zeichen auf die Außenwände der Stadtbahn tätowiert. Ist doch gut. Es ist nichts. Ist es doch. Ist es nicht. Das Übliche. Das Überflüssige. Das Normale. Aber du bist keine große Hilfe. Störrisch und blöd sind diese Kids und kriegen auf den Tod nicht heraus, wer auf ihrer Seite ist. Der Artikel ist in Ordnung. so eine Zeit damit aufzuhören. Ich weiß. 3 Wochen ist eine lange Zeit. Gib mir noch ein paar Tage. Ich bin nicht zufrieden. Was ist mit den Fotos? Die Kids beim Sprayen. Keine Chance für Fotos. Das Bild allein kostet 50.000 Mark für die Reinigung. Fotos, Fotos, Fotos. Ohne Fotos geht gar nichts. Es wird keine Fotos geben. Eher kriegst du ein vernünftiges Interview, als dass sie sich fotografieren lassen. Ihre Bilder. Was sie sprühen, das bunte Zeug auf den Zügen wird reichen. Wie kann man so lange an so einer Story sitzen? Immer dein Vorschlag. Du vergisst das Ganze, wir gehen essen und ich finde für dich einen neuen Auftrag. Auf jeden Fall werde ich diesen Artikel fertig machen. Ich werde es schaffen, ich werde es beweisen. Aber es wird doch nichts. Du kommst auch nicht weiter. Ich werde es beweisen. Auf später. Breathe. Eric speaks. Cool. Cross. Viper. Ace. Eddie. Duke. Spirit. Shadow. Snake. Larry. Feel me. Wie ist das passiert? Was soll passiert sein? Immer passiert überall was. Irre oft und gleichzeitig und so. Wart ihr dabei? Keine Chance auf eine Antwort. Die Worte allein kosten 1.000 Mark auf dem Buchstaben. Eine wie sie sollte doch wissen, was sie wissen will, auch wenn sie noch fremd in der Stadt ist. Sie muss uns nette Fragen fragen. Sie muss allein ihr Bündel tragen. Die Polizei sagt, es war ein Unfall. Ein Unfall? Wo? Wie fiese. Ich bin gegen Autofahren. Autofahren macht Stress und fiese Verletzungen. Kein Platz für Parkplätze. Das Land allein kostet 1.000 Mark auf den Meter. Wechsel mal das Thema. Unfallanfall, Durchfall. Ihr habt alle Decknamen, richtig? Doppelrichtig. Wie ist deiner? Es ist ein Deckname. Wie war der von Nils? Von wem? Gut, gut. Der King of Outside, wie war sein Deckname? War auch ein Deckname. Richtig, richtig. Lauter Decknamen. Ihr sagt ihn mir nicht. Er steht überall geschrieben. Hier und hier. Und hier, seht ihr das an? Und weiter hinten und da, da, da und da. Hier oben, oben. Draußen, alle seine Tags. Rudy, Simba, Craig, Snooch, Reach, First Girl. Cold Train, Techno High, Club of Cool. Was sie schreiben, ist nicht politisch, gar nicht sexuell, pornografisch. Die Texte wie sowas. Nicht einmal grafisch und neu, wie die alten Graffitis, das Gekritzel. Und dazu bleibt keine Zeit. Ihre Technik verlangt schnelles Arbeiten und die Umstände, unter denen sie schreiben, zwingen den Zeichen extreme Unleserlichkeit auf. Irgendwie muss es doch zu machen sein. Rank, nicht Rank, dass ich diese Kinderdisketten, crazy, nix, überreden kann, aufzugeben. Cardinal Sin, was denkt sich einer bloß wie der aus? Ludwig, um alles geheim zu halten. Surf Naked, Bingo, Surf Naked, ich bin drin, drin, drin. Jetzt geht's aber ab hier. Und geht in den Fahrrad. Ein Mensch aus. Wer bist du? Nina. Bist du ein Spiel? Ich suche etwas. Ich bin der Feind. Ich muss zum Diskettenlaufwerk und ich habe keine Ahnung. Versteh schon. Aus dem Multimedia-Ordner und verirrt. Vielleicht sollte ich dich lieber zum Videoslot bringen. Ich muss zum Laufwerk. Ich bin der Boss. Klar. Da kommt ein Zug. Wer ist sie? Das ist sie. Ja, sehr geil, geil. Sie ist von der Zeitung. Tag, Tag, Tag. Tag. Die freie Presse. Willkommen, willkommen, willkommen. Ja, danke, Jungs. Was sagt sie? Ich will hier raus. Macht keinen Ärger. Danke, Jungs, sagt sie. Was soll das heißen? Frag sie. Frag sie. Heute Nacht. Wir sind den Nils Schneider. Aus einer AS-Bahn auf das Dach. Ab und stürzte die Leiche. Verletzt oder nach Frankfurt. Dutzend den dieser Wartel auf Stab zu einer Flucht von einer Fahrt. Das Außenseite war ein Zuge. Wo willst du hin? Ordner Journal. Passwort. Ich bin hier, also lass mich durch. Passwort. Surf naked. Da. Sieh danach. Ganz baff bin ich heute wieder gewesen, als es in der Bilderlampe 3 Minuten lang reibungslos klappte mit richtig Leben. Schnell geschnitten und einer Menge gemieteter Tanga-Mädchen. Für mein Leben wollte ich dann sofort etwas mehr Hauptrolle, weniger Text und bedeutend mehr Action. Danach hat es wieder Streit gegeben mit dem Baum der Erkenntnis. Der große, weise Bildwerfer hat mich einmal mehr angebrüllt, ich solle loslegen mit Leben. Beispiele hätte ich ja genug gesehen. Taschengeldabrechnung, Biologie-Hausaufgaben, Liste die der Dinge, die den Tag mies machen, Liste die der Dinge, die das Herz höher schlagen lassen, das ist ja ein Ding. Journal, 4. Juni. Es ist zum Äußersten gekommen. Zuerst hat sie mir befohlen, sie aus ihren Sachen herauszuholen. Und ich habe es getan. Dann hat sie mich aufgefordert, ihren Körper zu behandeln, als würde er mir gehören. Sie war nackt und nah, und ich war irritiert genug, um nicht zu wissen, was ich machen soll. Sie weiß sehr viel mehr, als ich ahnen konnte. Alles an ihr ist schön und leuchtend. Und ich habe diese Welt betreten. Das Luder. Und weiter. Königin, Königin. Gelesen habe ich geschrieben stand, dass die Bomberpiloten im Zweiten Weltkrieg Mädchen auf ihre Flugzeuge gemalt haben. So konnten sie ihre Träume immer mit sich durch den Himmel fliegen. Aber es muss einen intelligenteren Weg geben. Bist du das? Nils? Ja? Kannst du mich hören? Klar. Nils? Ja. Wie geht's dir? Weiß nicht. Wieso weißt du das nicht? Ich verstehe die Frage nicht. Tu mir einen Gefallen und sprich mit mir. Können wir uns unterhalten? Ja. Weißt du, was passiert ist? Ja. Wo bist du? Ich bin im Zug. Was muss ich tun? Fragen. War das eben die Entscheidung, mit dem Surfen auf dem Zug anzufangen? Ja. Wie ging es weiter? Es ist nicht cool, sagen die Sprayer, wenn Sprayer surfen. Nach reiflicher Überlegung aber steht fest, dass es sein muss. Es muss sein, weil es keine bessere Möglichkeit gibt, die Königin durch die Stadt zu fahren. Wozu? Der Zug fährt durch die Stadt. Der Zug ist das Vehikel. Der Zug ist das Abenteuer. Der Zug ist das Vehikel. Sie fahren in den Bahnen, geheime Wünsche spazieren und suchen den schmalen Dauerrausch, beim Hochgeschwindigkeitsfahren zu steigern, indem sie aussteigen. Dann sind sie Helden für einen Tag. Helden für Augenblicke im Kampf mit dem Wind und der Bahnpolizei. Mitunter in hartem Streit mit Masten und Tunneleinfahrten, den sie dann verlieren, während der Name der Königin von ihnen wegfährt, um dann allein, unleserlich und bunt am Zug zu kleben. Bis zur nächsten chemischen Reinigung. Och, nee. Dann sind sie Helden für einen Tag. Helden für Augenblicke. Der Zug ist das Abenteuer. Nils! Kannst du mich hören? Nils? Ich suche. Ich suche. Nils? Ich suche. Gleich habe ich ihn. Königin, Königin, Königin, Königin. Ah! Königin, Königin, Königin, Königin, Königin. Nils? Ich bin hier. Du bist tot. Jemand hat die Datei kopiert. Jetzt bin ich zweimal. Das ist fabelhaft. Was tust du? Ich übe mein Tag. Ich werde langsam besser. Der Silberzug verlangt ein großes, perfektes Tag. Ich will dich was fragen. Frag. Königin, Königin, Königin, Königin. Ah! Königin, Königin, Königin, Königin, Königin, Königin. Ich kann's nicht sehen. Können wir hier weggehen? Können wir. Und wie, weiter? Mach weiter, es wird immer besser. Es tut jedes Mal weh. Mach einfach weiter. Kann ich nicht eine Pause machen und mitkommen? Reicht doch, wenn einer geht. Schreib Königin. Königin. Königin. Königin. Königin. Königin. Königin. Kennst du Papa was a Rolling Stone? Was? Papa was a Rolling Stone. Papa war Alkoholiker. Sie hörten Surf Naked, Kriminalhörspiel von Michael Esser. Die Personen und ihre Sprecher waren Nina, Yvonne Devrient, Nils, Jens Wawrczyk, Kerstin, Katharina Palm, Sinja, Annette Paulmann, Suna, Steve Carrier, Strecker, Rainer Strecker, Rostock, Dominik Horwitz, Mutter, Katharina Matz, Jan, Dietmar Müß, Bahnkommissar, Wolfgang Kaven, Feinde, Werner Eichhorn, Zug, Adolphos Sovar. Musik und Digitaleffekte, Gerd Bessler. Regie, Norbert Schäffer. Sie hörten eine Produktion des Saarländischen Rundfunks mit dem Bayerischen Rundfunk und dem Sender Freies Berlin aus dem Jahre 1992. Am nächsten Sonntag hören Sie um die gleiche Zeit das Kriminalhörspiel Die Ratten von Mont...